haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die blutigen Kochlöffel. Erster Teil. Es kommt nicht oft vor, dass unser eins zu einem gepflegten Dinner eingeladen wird. Und schon gar nicht von einer Gilde kochender Frauen, was das Essen in der Regel noch schmackhafter und das Erlebnis interessanter macht. So stellte ich mir das wenigstens vor. Als ich am Abend in der großzügigen Villa eintraf, wurde ich nicht enttäuscht. Zwei gut aussehende Köchinnen empfingen mich wie ein Staatsgast. Es ist uns eine große Ehre, einen echten Privatdetektiv unter uns zu haben. Unter uns? Heißt das, ich soll im Keller speisen? Ihnen gebührt ein Ehrenplatz an unserer Tafel. Zwei Leidenschaften verbinden uns, Krimis und Kochen. Mein Name ist Doris Duss. Und ich bin Annemarie Bierli. Willkommen bei der Gilde der blutigen Kochlöffel. Das klingt vielversprechend. Wie viele Tiere werden heute zubereitet? Lassen Sie sich überraschen. Arbeiten Sie gerade an einem interessanten Fall? Oh ja, erzählen Sie. Vielleicht hat mein Mann Sie auf mich angesetzt. Solche Fälle übernehme ich selten. Schade. Ich hätte da einen, wie soll ich sagen, familieninternen Fall zu lösen. Doris, doch nicht jetzt und hier. Zudem ist Charlotte gar nicht gekommen. Und mein Mann ist nicht zu Hause. Ich finde, die beiden treiben es äußerst unverschämt. Sie könnten sich revanchieren. Solche Fälle übernehme ich gerne. Hier im Haus hat es sicherlich ein ruhiges Zimmer für uns zwei, ganz allein. Meinen Sie? Aber nicht, wenn meine Freundinnen anwesend sind. Zudem bin ich nicht der Typ für so etwas. Jetzt aber nichts wie rüber in den kleinen Salon. Unser zweiter Stargast hält nämlich gerade einen Vortrag über Sicherheit im öffentlichen Leben. Hochinteressant. Noch ein Stargast. Davon stand aber nichts in der Einladung. Er hat kurzfristig zugesagt. Eigentlich hatten wir einen Staranwalt eingeladen, aber der wurde vorgestern verhaftet. Zum Glück hat dann der nette Herr von der Mordkommission spontan zugesagt. Ich glaube, mir wird flau im Magen. Ich sollte ein Taxi nehmen und in die nächste Bar fahren. Aber nicht doch. Ich würde Ihre Nähe missen. Oho, hast du wieder einen Krimi aus dem Hochadel gelesen? Kommen Sie, Herr Maloney. Sie dürfen neben mir sitzen. Sie wiegte ihre Hüften und wagte einen Augenaufschlag, der einer verheirateten Frau nicht unbedingt gut anstand, der aber sehr gut aussah. Willenlos ließ ich mich in den Raum führen, in dem gerade ein Mann dozierte, der bei Schwerverbrechern äußerst beliebt sein musste, weil die meisten dank ihm ungeschoren davonkamen. Deshalb ist es für die öffentliche Sicherheit wichtig, dass jeder Einzelne seine Nachbarn verprügelt und die Gewalttat verständigt, wenn er Zeuge einer Polizei wird. Au. Jetzt sind mir ein paar Sätze durcheinander geraten. Ich habe ein Buch gelesen. Toll, Sie lesen auch Krimis? Ein guter Polizist ist offen für alles. Wo habe ich denn jetzt den Gedanken? Ah ja, hier. Ja, also. Ist es wichtig, dass sich der Bürger und die Bürgerin zur Wehr setzen und einschreiten, wenn sie Zeugen einer Missetat werden? Dabei muss abgewogen werden, wie hoch das persönliche Risiko ist. Denn manchmal ist es besser, man lässt sich erschießen, bevor man die Polizei verständigt. Umgekehrt! Na nun, was machen denn Sie hier, Maloney? Die Stadtküche befindet sich in einem anderen Quartier. Ich bin der eigentliche Ehrengast. Sie dürfen sich jetzt hinsetzen, eine Suppe essen und danach nach Hause fahren. Die beiden Herren kennen sich? Ja. Imler ist mein Name, Karin Imler. Ich bin für das blutige Dessert zuständig. Dann wären wir jetzt vollständig. Wo ist Charlotte? Erwähne diesen Namen bitte nicht in meiner Anwesenheit. Frau Imler hat erwähnt, dass Sie auch schon einen Verbrecher zur Strecke gebracht haben. Oh ja, sogar mehr als einen. Wir mischen uns nämlich ein. Mhm. Einmal ist uns einer dumm gekommen im Wald, als wir grillierten. Hat uns dumm angemacht und sogar versucht, die Charlotte unzüchtig zu berühren. Und Charlotte und Doris haben ihn überwältigt, an einen Baum gefesselt und ihm die Hosen runtergelassen. Auch die Unterhosen. Das war lustig, wie dieses Würmchen um Vergebung gefleht hat. Und einer hat sein Kind geschlagen. Den haben wir mit einem Pfefferspray unschädlich gemacht. Und der alte Spanner, der in Karins Wohnung gestarrt hat, wir haben ihn mit Farbe übergossen. Das war lustig. Dann kann ich ja froh sein, dass ich noch am Leben bin. Allerdings verdurste und verhungere ich langsam. Manieren haben Sie keine, Maloney. Aber das ist typisch. Sie sind nie aus dem Proletariat in die bessere Gesellschaft hineingewachsen. Ich weiß, was ich gehört. Etikette, Maloney. Wir sollten uns alle einen Apero genehmigen. Das hört sich schon besser an. Ich entscheide mich für einen Whisky ohne Wasser, ohne Eis und ohne Polizei. Whisky? Ich glaube, wir haben im Keller zwei Flaschen. Ah. Einer dieser uralten. Mein Mann hat ihn an einer Auktion ersteigert. Ich glaube nicht, dass es ihn stört, wenn Herr Maloney ein Gläschen davon kriegt. Sie können ruhig die ganze Flasche raufbringen. Also gut. Karin, holst du den Champagner aus dem Kühlschrank? Mhm. Und für den netten Polizisten vielleicht ein Glas Portwein? Okay. Das ist ein Fest der Sinne, Maloney. Ich kann es kaum erwarten, bis das Essen serviert wird. Er erzählte eine unselige Geschichte von einem Kochlöffel, den er seiner Frau vor Jahren geschenkt hatte. Frau Bierli ging derweil in den Keller. Ich schloss mich ihr an und sie zeigte sich erfreut, dass ich sie begleitete. Bei Frau Duss erntete ich dafür einen feindseligen Blick. Offenbar gab es mehr als eine Rivalität unter den blutigen Kochlöffeln. Das ist aber seltsam. Die Tür ist von innen blockiert. Und es riecht so streng. Soll ich mal? Vielleicht ist eine Kiste umgefallen. Es riecht allerdings eher so, als ob da hinten in der Ecke eine Toilette leck ist. Oh je, hinter der Tür ist Rotwein ausgelaufen. Hoffentlich nicht der Australier, der 150 Franken die Flasche gekostet hat. Das riecht eher nach einem Süßwein. Die Süßweine in unserem Keller sind alles Weißweine. Ich glaube, das ist Blut. Blut? Ja. Ich vermute, dass da jemand hinter der Tür liegt. Und dass diese Person ziemlich viel Blut verloren hat. Das ist ja wie in einem Krimi. Hoffentlich ist das nicht mein Mann. Nein, ich habe am Nachmittag mit ihm gesprochen. Er ist in Hamburg, geschäftlich. Könnten Sie versuchen, die Tür zu öffnen? Es gelang mir nach einer Weile. Hinter der Tür lag eine Frau. In ihrem Rücken steckte ein Messer. Es sah so aus, als hätte sie noch einige Minuten gelebt und vergeblich versucht, die Tür zu öffnen. Frau Bierli stand mit offenem Mund neben der Leiche und atmete schwer. Oh, das ist Charlotte. Ist sie tot? Daran gibt es leider keinen Zweifel. Jemand hat sie erstochen. In unserem Haus, während wir oben waren und dem Vortrag des Polizisten lauschten. Es sieht ganz danach aus. Ich habe mich gewundert, dass Charlotte nicht kam. Sie wollte nämlich eine Aussprache mit Doris, wegen deren Mann. Die beiden hatten was laufen, Sie verstehen. Und Doris Doss war die ganze Zeit im Salon? Nein, nein, nein. Wir gingen alle ab und zu raus. Der Vortrag war ein bisschen wirr. Vor allem die Passage, in der die Mordermittlung mit einem Kreuzworträtsel verglichen wurde, leuchtete mir nicht ein. Wie gesagt, jede von uns verließ für kurze Zeit den Salon. Dies machte die Sache nicht einfacher. Auch wenn es theoretisch möglich war, dass der Mörder oder die Mörderin das Haus längst wieder verlassen hatte, galten die Damen von der Gilde der blutigen Kochlöffel bis auf Weiteres als hauptverdächtig. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die blutigen Kochlöffel, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die blutigen Kochlöffel, zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney erhält eine Einladung zu einem Dinner kochender Krimi-Fans, allesamt weiblich und allesamt gut aussehend. Zu seinem Entsetzen muss er jedoch feststellen, dass auch der unfähigste Kriminalbeamte der Stadt als Stargast eingeladen wurde. Noch bevor der erste Gang serviert wird, entdecken Maloney und die Hausherrin im Keller des Hauses die Leiche einer weiteren Hobbyköchin. Sie ist erstochen worden. Die Die Köchinnen des blutigen Kochlöffels zeigten sich betroffen, entsetzt, aber auch fasziniert angesichts der Leiche im Keller. Da keine der anwesenden Damen über ein lupenreines Alibi verfügte, galt es, die Unschuldigen von den Schuldigen zu trennen. Bei einer Mordermittlung ist es entscheidend, die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Und man muss sich organisieren. Die wichtigen Dinge zuerst. Deshalb schlage ich vor, dass wir zuerst essen und ich die Damen danach allesamt verhafte und mit aufs Revier nehme. Wir sollen essen, während unten die sterblichen Überreste von Charlotte liegen? Oh, darf ich sie mir ansehen? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Steckt das Messer tatsächlich noch in ihrem Körper? Sie sollten sich mehr Gedanken darüber machen, dass eine von ihnen die Mörderin ist. Eine von uns? Ja. Das ist doch kompletter Unsinn. Naja, so ganz abwegig ist es doch auch wieder nicht, oder? Also wenn du darauf ansprichst, dass ich diesem Luder eine tödliche Krankheit gewünscht habe, dann musst du auch erwähnen, dass sie sich schamlos an meinen Mann herangemacht hat. Da bist du nicht die Einzige. Sie hat Hans-Peter auch verführt? Vor einem Jahr. Er hat es mir erst vor wenigen Wochen gebeichtet. Und was ist mit dir, Annemarie? Was soll schon sein mit mir? Dein Mann hatte nichts mit Charlotte? Nicht, dass ich wüsste. Er war dabei. Wo war er dabei? Vor einem Jahr. Sie hat meinen Hans-Peter und deinen Rolf gleichzeitig verführt. Diese Schlampe, man sollte sie... Schön der Reihe nach. Sie alle hatten demnach ein Motiv. Das ist falsch. Ich habe erst jetzt ein Motiv. Aber ich töte keine Leichen. Vielleicht hat er es dir ja schon vor langem gebeichtet. Genau. Du sagst doch immer, wie offen und ehrlich er zu dir ist. Es reicht. Du hast ein viel stärkeres Motiv gehabt. Dein Mann ist dieser Charlotte komplett verfallen. Bevor die Damen sich gegenseitig den Kochlöffel abnehmen oder sich mit der Vorspeise verbrühen, sollten wir klären, ob noch jemand im Haus ist oder Zugang hatte. Natürlich. Die beiden Lakaien. Die habe ich komplett vergessen. Was machen die eigentlich? Hätten sie nicht längst die Vorspeise servieren sollen? Wer und wo sind diese Laien? Lakaien. Und sind sie illegal aus Lakai eingewandert oder besitzen sie eine gültige Arbeitserlaubnis? Die Lakaien wurden mir vom Arbeitsamt vermittelt. Das sind Langzeitarbeitslose. Wir kochen zwar gerne, aber wir lassen uns auch gerne verwöhnen. Deshalb engagieren wir jeweils zwei Männer, die uns das Essen servieren, abräumen und die Küche sauber machen. Dann wird es höchste Zeit, dass wir uns mit den beiden Herren unterhalten. Vielleicht haben sie ja was mitbekommen. Üble Sache, Maloney. Dadurch wird der Kreis der Verdächtigen unübersichtlich. In meinem Computer könnte ich jetzt eine schöne Liste machen und ausdrucken. Hier aber bin ich auf ein Notizbuch und meinen Verstand angewiesen. Was zweifellos eine riesige Einschränkung ist. Soll ich Sie zu den beiden Lakaien führen? Die restlichen Damen rühren sich nicht von der Stelle. Auch nicht, wenn ich auf die Toilette muss. Sie haben nichts gegessen und kaum etwas getrunken, dann müssen Sie auch nicht auf die Toilette. Und Rauchpausen wurden schon lange abgeschafft. Frau Bierli führte uns in ein enges Kämmerchen, in dem zwei Männer dabei waren, Kleider zu bügeln. Es war ein grotesker Anblick, da die beiden Schürzen trugen, wie früher die Zofen. Offenbar machten sich die Köchinnen einen Spaß daraus, sich an den Bediensteten stellvertretend für die eigenen Männer zu rächen und sie zu demütigen. Das war so nicht abgemacht. Ich muss mich in aller Form beschweren, Frau Bierli. Mir ist es egal, ob da auch noch ein paar Männer rumstehen. Na, wenn die Kohle stimmt. Ich mache doch nicht den Clown. Es war ausdrücklich die Rede von einem Frauenabend. Unter diesen Umständen behalte ich zumindest die Unterhose an. Sie sollten das Essen nackt servieren. Das war ein Missverständnis. Wir hatten erst spät die Idee, einen Detektiv und einen Staranwalt einzuladen, der dann absagte. Wir wussten nicht, ob Sie kommen würden, Herr Maloney. Da dachte ich, dass wenigstens die Lakaien für unser Amüsement sorgen sollten. Mir ist es egal. Bezahlen Sie mehr, wenn ich mich ausziehe? Ich kann die Weiber auch einzeln dran nehmen. Kein Problem. Oh, ich muss doch sehr bitten. Einen minimalen Grad an Stil setze ich voraus. Na, soll ich Ihnen meinen Stil zeigen, oder was? Still jetzt! Sonst schmeißt sie uns beide raus. Hier wird niemand rausgeschmissen. Nicht bevor der Mord aufgeklärt ist. Was für ein Mord? Ja, liegt etwa ein Toter herum? Eine der Köchinnen hat ein Messer abgekriegt. Und Sie beide sind die Hauptverdächtigen. Die Tante will uns einen Mord anhängen. Schau sie dir an, die ist durchtrieben. Wir haben mit dem Mord nichts zu tun. War einer von Ihnen im Keller? Und jetzt keine Lügen. Wir werden Spuren sichern und wir werden garantiert welche finden, wenn sie unten waren. Er war kurz im Keller. Er sagt, er wolle uns eine Flasche Wein besorgen. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe eine... Toilette gesucht und keine gefunden. Ja, da dachte ich, wenn ich unten im Keller pinkle, ja, das merkt ja sowieso keiner. Oh, Sie haben in unseren Keller uriniert? Ja, so kann man das auch sagen. Ja, er hat keinerlei Niveau. Sie sollten sich beim Arbeitsamt beschweren. Ich fasse zusammen. Sie beide haben kein lupenreines Alibi. Die drei Frauen ebenfalls nicht. Sie sind alle verhaftet, auf der Stelle. Wann kommen eigentlich Ihre Kollegen und der Leichenwagen? Irgendwie finde ich es unangenehm, dass Charlotte immer noch unten liegt. Der teuren Weinflaschen bekommt das mit Sicherheit nicht gut. Nur Sekunden später klingelte es an der Tür und eine Heerschar von Polizisten, Ärzten und Kriminaltechnikern füllten den kleinen Keller, in dem es immer noch äußerst unangenehm roch. Während einer der beiden Lakaien mit seiner Mutter telefonierte, machte der andere eine überraschende Aussage. Ich bin in einem Gewissenskonflikt. Einerseits verlangt meine kurzfristige Anstellung Loyalität gegenüber meinem Auftraggeber. Andererseits möchte ich eine Mordermittlung nicht sabotieren. Wenn Sie weiterhin so geschwollen daherreden, werde ich Sie auf der Stelle verhaften und eine lebenslange Sicherheitsaufbewahrung anordnen. Also gut, direkt und klar. Ich habe gesehen, welche der Frauen in den Keller ging und die andere Frau tötete. Sie haben den Mord beobachtet? Nein, aber ich sah, wie eine Frau mit einem Küchenmesser in den Keller ging. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil die Frauen Hobbyköche sind. Sagt man eigentlich Köche oder Köchinnen? Sie werden umgehend die Täterin identifizieren und danach werden Sie das Dinner servieren. Frau Bierle hat das Essen abgesagt. Die Stadtküche wird die einzelnen Gänge abholen und Bedürftigen zukommen lassen. Bedürftigen? Aha. Sieht dieser Mann hier etwa bedürftig aus? Das sind Schmarotzer, die sich am Sozialstaat satt essen. Privatdetektive sollten für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen oder den Beruf wechseln. Ich lebe bescheiden und komme gut alleine zurecht. Der Einzige, der hier von Steuergeldern lebt, sind Sie. Ihre dritte Säule sollte gekürzt werden mit jedem Mord, den Sie nicht aufklären. Muss ich die Mörder aufklären? Identifizieren? Ich möchte das lieber hinter einem dieser Spiegel machen, wie im Fernsehen. Sie kommen unverzüglich mit und identifizieren die Frau. Er marschierte entschlossenen Schrittes voran. Die drei Köchinnen hatten sich nicht an die Order gehalten und es sich auf Stühlen bequem gemacht. Interessiert betrachteten sie den Mann, den sie als Lakai angestellt hatten. Hat er gestanden? Wer war es? Ich habe die Frau nur von hinten gesehen. Also, meine Damen, aufstehen und umdrehen! Ist das eines dieser albernen Partyspiele? Ich spiele nicht mit. Herr Eberli behauptet, dass er die Mörderin gesehen hat. Sie hat eine Narbe am Unterarm. Hinten. Ich habe keine Narbe. Weder an den Armen noch an den Beinen. Ich habe eine Narbe. Am Knie. Und wo haben Sie eine Narbe, Doris Duss. Frau Doris Duss. Und wie ist der Vorname? Doris. Doris Duss. Was haben sich Ihre Eltern dabei gedacht? Ich habe eine Narbe am Unterarm. Deshalb trage ich auch immer etwas Langärmliches. Sie hatte die Ärmel hochgekrempelt, sie war es. Ganz eindeutig. Gut, ich war im Keller. Na und? Ich hatte mich mit Charlotte unten verabredet. Ich wollte sie zur Rede stellen. Ehrlich gesagt wollte ich ihr eine runterhauen. Aber sie war nicht da und die Türe klemmte. Da ging ich wieder nach oben. Und weshalb ging sie mit einem Messer in den Keller? Ich hatte kein Messer dabei. Das müssen Sie mir glauben. Ich war es nicht. Im Namen der kochenden Polizisten, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Alles, was Sie von jetzt an kochen, kann gegen Sie verwendet werden. Tatsächlich wurde Frau Duss abgeführt und in einem Kastenwagen vom Gelände gefahren. Doch niemand zeigte sich wirklich erleichtert darüber. Mir war die Sache nicht ganz geheuer, denn so leicht hatte die hiesige Polizei seit vielen Jahren keinen Fall mehr gelöst. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die blutigen Kochlöffel, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die blutigen Kochlöffel, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Anlässlich eines Dinners krimilesender Hobbyköchinnen wird eine der Köchinnen im Keller erstochen aufgefunden. Schon bald zeigt sich, dass die anderen drei Köchinnen alle das gleiche Motiv für die Tat gehabt hatten. Ihre Ehegatten hatten sie mit der Toten betrogen. Zwei ebenfalls anwesende Männer, die das Dinner hätten servieren sollen, geraten ebenfalls unter Verdacht. Einer von ihnen behauptet, die Täterin gesehen zu haben. Im Haus der blutigen Kochlöffel kehrte keine Ruhe ein, obwohl die Polizei darauf beharrte, den Fall gelöst zu haben. Die verbliebenen zwei Köchinnen zweifelten daran, dass Doris Duss tatsächlich die Täterin war. Auf einer schönen Terrasse erklärten sie mir auch, warum sie zweifelten. Mir hat sie gesagt, dass sie eigentlich froh ist, wenn sie ihren Mann los ist. Nur die Art und Weise, wie es geschah, hat sie gestört. Ich glaube ihr, dass sie Charlotte eine Ohrfeige verpassen wollte. Aber sie umbringen... Wenn sie es nicht gewesen ist, dann bleiben nicht viele Verdächtige übrig. Ich ermorde doch niemanden in meinem eigenen Haus. Gut, meinen Mann vielleicht. Aber doch nicht eine Schlampe, die es mit jedem treibt. Ich gebe zu, dass es mich extrem genervt hat, dass Hans-Peter Charlotte eine Kette geschenkt hat, die wertvoller war als alles, was er mir je geschenkt hat. Noch mehr genervt hat mich allerdings, dass sie diese Kette ständig am Hals trug. Moment. Charlotte trug keine Kette. Da bin ich mir sicher. Ich habe auch keine Halskette gesehen. Na also, da haben wir das Motiv. Sie wurde Opfer eines Raubmordes. Sie sollten sich diese beiden Lakaien genauer anschauen, Maloney. Vor allem diesen unmöglichen Typen mit den schlechten Manieren. Genau. Für den ist diese Kette doch ein Vermögen wert. Solche Leute töten manchmal für viel, viel weniger. Das kann man doch in allen Krimis nachlesen. Sie zählte mir Bücher auf, in denen Habenichts für wenig Geld ein Menschenleben aufs Spiel setzten oder gänzlich aus dem Verkehr zogen. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, suchte ich nach dem Mann mit den schlechten Manieren. Ich fand ihn in der Küche, wo er den Kühlschrank bereits mehr oder weniger geleert hatte. Ach, ja. In so einem Haus lässt es sich leben, also. Selbst wenn es zu einem Atomkrieg kommt, überall was ess- und trinkbar ist. Ja, und die Tante da, die ist auch nicht übel. Auch die anderen anwesenden Frauen sind nicht übel. Und die Ermordete soll sogar richtig heiß gewesen sein. Ja, also mit diesen ganz schönen Frauen kann ich nichts anfangen. Die sind wie Roulette auf Schwarz oder Rot, kannst du bei denen nicht setzen. Immer volles Risiko. Da geht einer wie ich durch die Hölle. Und da wollten Sie es einer der luxuriösen Damen so richtig heimzahlen? Ja, ich bin kein Linker und auch kein Mörder. Ich versuche nur einigermaßen über die Runden zu kommen. Ein teures Halsband kann da sehr hilfreich sein. Es bringt wahrscheinlich nicht viel, wenn ich Ihnen einen Deal anbiete. Es bringt Gefängnis und Verderben mehr nicht. Na, das kriege ich so oder so. Sie haben die Frau im Keller überfallen. Sie stand plötzlich hinter mir, hat gebellt. Was machen Sie da? Ich meine, es war doch offensichtlich, was ich da mache. Hat mich zusammengestaucht und da sah ich die Kette und da dachte ich ja, das ist das, was ich für ein Jahr benötige. Und bei dir hängt das am Hals. Sie hat mir die Kette vom Hals gerissen. Sie wehrte sich, wollte wegrennen, ist dann aber hingefallen und hat sich den Kopf an der Türkante gestoßen. Ja, war ganz leicht. Ich bin auch schon mal so hingeknallt, konnte mich danach an nichts mehr erinnern. Dachte, ja, wenn das bei der Tante auch so läuft, dann habe ich gewonnen. Er schilderte detailliert, wie er der Ermordeten die Kette entwendete. Und er schilderte genauso detailliert, weshalb er sich sicher war, dass die Frau noch lebte und auch nicht ernsthaft verletzt gewesen war. Um einige Erkenntnisse reicher ging ich zurück zur Gastgeberin. Sie saß noch immer auf der Terrasse und schwelgte in Erinnerungen. Er hat gestanden. Das ist gut. Vielleicht können wir jetzt Charlotte verzeihen. Ach, was waren wir früher für eine wilde Truppe. Seine Stimme geht mir nicht aus dem Kopf. Was für eine Stimme? Die Stimme des anderen Lakaien. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich habe ihn aber nie zuvor engagiert. Beim Arbeitsamt sagte man mir, er sei ein besonders tragischer Fall. Vielleicht gab es noch andere Motive als Eifersucht. Wie meinen Sie das? Am frühen Abend haben Sie geschildert, wie Sie als Gruppe ein paar Männer zur Schnecke machten. Das war doch fast ausschließlich Charlottes und Doris Idee gewesen. Sie hatten Spaß an solchen Spielen. Genau darauf wollte ich hinaus. Moment, Karin, Stell dir mal den Lakai ohne Bart und Brille vor. Aber natürlich, das ist der Mann. Dann sollten wir jetzt noch einmal die Polizei hierher bemühen, auch wenn das schwerfällt. Dann habe ich Charlottes Mörder ins Haus bestellt und auch noch bezahlt. Was für eine Ironie. Es dauerte lange, bis der Polizist erschien. Frau Duss hatte er gleich mitgebracht. Sie zeigte sich gut erholt und schwärmte den beiden anderen Kochlöffeln von der engen Zelle vor. Im großen Salon des Hauses versammelten sich alle, um den Fall endgültig ad acta legen zu können. Sie alle werden sich wegen Irreführung der Polizei zu verantworten haben. Zudem werden wir Ihnen die Nachtpauschale in Rechnung stellen. Ab sofort müssen verhaftete Personen für die Transportkosten selber aufkommen. Vielleicht sollten wir zuerst den Fall aufklären. Ja, genau. Damit nicht noch jemand unschuldig in eine Zelle gesperrt wird. Ganz so unschuldig sind Sie nicht. Es war kein Zufall, dass Sie von Herrn Eberli der Tat bezichtigt wurden. Was soll das wieder heißen? Ich habe gesehen, wie sie in den Keller ging. Aber sie hatte kein Messer dabei. Sie hingegen schon. Ja, du warst auch im Keller? Ja, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Verzichte auf mein Honorar und geh nach Hause. Sie bleiben hier. Haben Sie genug Geld dabei, um den Transport auf die Hauptwache zu bezahlen? Er kann die Kette haben, die ich der Tante weggerissen habe. Sie haben der Toten eine Kette weggerissen? Ja. Üble Sache, Maloney. Ich muss einen Großtransporter anfordern. Er hat bereits gestanden, dass er Charlotte die Kette weggerissen hat. Aber er hat sie nicht erstochen. Genau. Schau dir diesen Mann einmal genauer an, Doris. Versuche ihn dir ohne Bart und Brille vorzustellen. Jetzt, wo du sagst? Klar, den Mann kenne ich. Ich weiß aber nicht, woher. An einen Baum gebunden und die Hose runtergezogen. Ach, das ist der? Er hat Charlotte und dich wiedererkannt und er wollte sich an euch rächen. Was hat die Tote mit einem heruntergelassenen Baum und einer gebundenen Hose zu tun? Was hat die Polizei mit Intelligenz und Denkvermögen zu tun? Sie halten den Mund, Maloney. Ich leite das vorher. Wo ist der Baum und wo die Hose? Wir müssen Beweismittel sichern. Es war die größte Demütigung meines Lebens, von zwei Frauen an einen Baum festgebunden zu werden, um mich derart zu entblößen. Ausgerechnet in dem Wald, in dem auch mein Direktor joggen ging. Meine Beförderung konnte ich vergessen und als die Firma umstrukturiert wurde, entließ man mich. Die Wohnung hat man mir gekündigt und unter der Brücke holte ich mir ein Lungenleiden. Erst seit ein paar Wochen geht es mir wieder besser. Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Ich wurde zutiefst gekränkt. Das muss man mir anrechnen. Wir werden Ihnen alles anrechnen. Darauf können Sie Gift nehmen. Und jetzt ist Feierabend. Er sortierte die Anwesenden in verschiedene Gruppen. Eine davon wurde in einem Wagen ins Polizeipräsidium gekarrt. Eine andere genehmigte sich aus dem Keller mehrere Flaschen Alkoholika. Als ich wieder aufwachte, lag ich neben einer der Köchinnen und fühlte mich hundeelend. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die blutigen Kochlöffel, dritter und letzter Teil. Blutige Kochlöffel und das am Pfingstsonntag. Heute haben folgende Menschen etwas mitzureden gehabt bei Maloney. Der Michael Schacht als Philip Maloney, der Jodok Seidel als Polizist, Carol Blank als Karin Immler, Peter Fischli als Georg Eberli, Sandra Moser als Annemarie Bieli, Sibylla Semadeni als Doris Duss, der Marco Biondi als Franz Huber und Signet Stimm, die ist wie immer die von Peter Schneider.